Teil 15 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Schmied und der Teufel. Es war einmal ein Schmied, der lebte guter Dinge, vertat sein Geld, prozessierte viel, und wie ein paar Jahre herum waren, hatte er keinen Heller mehr im Beutel. Was soll ich mich lang quälen auf der Welt, dachte er, ging hinaus in den Wald und wollte sich da an einen Baum hängen. Wie er eben den Hals in die Schlinge steckte, kam ein Mann hinter dem Baum hervor mit einem langen weißen Bart und einem großen Buch in der Hand. »Hör, Schmied«, sprach er, »schreib deinen Namen da in das große Buch. So soll dir's wohl ergehen 10 Jahre lang. Aber danach bist du mein, da hol ich dich.« »Wer bist du?«, sprach der Schmied. »Ich bin der Teufel.« »Was kannst du?« »Ich kann mich so groß machen als eine Tanne und so klein als eine Maus.« »So tu's einmal, dass ich sehe«, sagte der Schmied. Da machte sich der Teufel so groß wie eine Tanne und so klein wie eine Maus. »Es ist gut«, sprach der Schmied, »gib das Buch her, ich will mich hineinschreiben.« Als er sich unterschrieben hatte, sagte der Teufel, »Geh nur nach Haus, du wirst Kisten und Kasten voll finden, und weil du keine langen Umstände gemacht hast, so will ich dich auch in der Zeit einmal besuchen.« Der Schmied ging heim, da waren alle Taschen, Kasten und Kisten voll Dukaten, und er mochte so viel davon nehmen, als er wollte. Es war nicht all und auch nicht weniger. Da fing er sein lustiges Leben von vorne an, lud seine Kameraden ein und war der vergnügteste Kerl von der Welt. Ein paar Jahre darauf sprach der Teufel einmal bei ihm ein, als er verheißen, sah zu, wie die Wirtschaft ging, und schenkte ihm beim Abschied einen ledernen Sack. Wer da hineinsprang, der konnte nicht wieder heraus, bis ihn der Schmied selber wieder herausholte. Damit trieb dieser seinen Spaß. Nach den 10 Jahren kam aber der Teufel und sprach zu dem Schmied, »Die Zeit ist herum, du bist jetzt mein, mach dich reisefertig.« »Es ist gut«, sprach der Schmied, hing seinen ledernen Sack um den Rücken und ging mit dem Teufel fort. Als sie in den Wald kamen, zu der Stelle, wo er sich aufhängen wollte, sprach er zum Teufel, »Ich muss auch gewiss wissen, dass du der Teufel bist. Mach dich erst wieder so groß wie eine Tanne und so klein wie eine Maus.« Der Teufel war bereit und tat's, und wie er sich in eine Maus verwandelt hatte, packte ihn der Schmied und steckte ihn in den Sack. Dann schnitt er sich einen Stock vom nächsten Baum, warf den Sack hin und prügelte auf den Teufel los. Der Teufel schrie erbärmlich, lief in der Tasche hin und her, aber umsonst, er konnte nicht heraus. Endlich sagte der Schmied, »Ich will dich loslassen, wenn du mir das Blatt aus deinem großen Buch wieder gibst, auf das ich meinen Namen geschrieben.« Der Teufel wollte nicht, doch endlich musste daran. Da ward das Blatt herausgerissen, und der Teufel ging heim in die Hölle, ärgerte sich, dass er betrogen und obendrein geprügelt war. Der Schmied ging auch wieder zu seiner Schmiede und lebte vergnügt fort, solange Gott wollte. Endlich ward er krank, und als er seinen Tod merkte, befahl er, man soll ihm nur 2 gute, lange, spitze Nägel und einen Hammer mit in den Sarg geben. Das geschah auch. Wie er nun gestorben war und vor die Himmelstür kam, klopfte er an. Aber der Apostel Petrus wollte ihm nicht aufschließen, weil er mit dem Teufel im Bund gelebt hätte. Wie der Schmied das hörte, drehte er sich um und ging zur Hölle. Der Teufel aber wollte ihn auch nicht einlassen. Er begehre ihn nicht in der Hölle, da fange er doch nur Spektakel an. Der Schmied ward bös und hob an, vor dem Höllentor Lärmen zu machen. Ein Teufelchen ward neugierig und wollte sehen, was der Schmied treibe. Also machte es ein wenig das Tor auf, guckte heraus. Der Schmied aber packte es geschwind bei der Nase und nagelte es an dieser mit einem Nagel, den er bei sich hatte, an das Höllentor fest. Das Teufelchen fing an zu kreischen wie ein Krautlöwe. Da ward noch ein anderes an das Tor gelockt, da steckte auch den Kopf heraus. Aber der Schmied war nicht faul, kriegte es am Ohr und nagelte es mit diesem neben das erste. Da fingen nun beide ein solch entsetzliches Geschrei an, dass der alte Teufel selber gelaufen kam. Und wie er die 2 Teufelchen festgenagelt sah, ward er bitterbös, dass er vor Bosheit anfing zu weinen, herumsprang, in den Himmel zum lieben Gott lief und sagte, er müsse den Schmied in den Himmel nehmen, es möge gehen, wie es wolle, da nagel ihm die Teufel alle an den Nasen und Ohren an, und er sei nicht mehr Herr in der Hölle. Wollte nun der liebe Gott und der Apostel Petrus den Teufel loswerden, so mussten sie den Schmied in den Himmel nehmen. Da sitzt er nun in guter Ruhe, wie aber die beiden Teufelchen losgekommen, das weiß ich nicht. Ende von Der Schmied und der Teufel, gelesen von Elli, Mai 2012.